Sebastian kann der kleine Sebastian gesetzt von der Hüpfburg zu seiner Mutter zurückkehren. Thank you.

Ja. Eine schöne Muschel. Ja, die ist schön. Gefällt mir. Macht einen sehr soliden Eindruck. Guck mal, das ganze Biegen bist du. Guck mal, bis hierhinter kannst du. Liebe Besucherinnen und Besucher, die elektronische Erotikmesse neigt sich dem Ende zu. Deshalb würde ich Sie bitten, jetzt Ihre Aktivitäten anzuhalten oder was, oder sich zu verdrücken und die Halle jetzt zu verlassen, weil wir jetzt auch mal Feierabend machen.